Dialoge, Seite 154. Außerhalb der Politik werde ich übrigens ein sehr guter Herrscher sein und die philosophischen und religiösen Fragen in aller Ruhe erörtern lassen. Hinsichtlich der Religion ist die Lehre von der Gewissensfreiheit eine Art Wahnvorstellung geworden. Man darf ihr aber nicht entgegentreten, ohne Gefahr zu laufen. In den europäischen Ländern, die in der Zivilisation am fortgeschrittensten sind, hat die Erfindung der Buchdruckerkunst dazu geführt, eine geistlose, rasende, zügellose, geradezu schmutzige Literatur zu erzeugen. Das ist ein großes Übel. Es ist zwar traurig, es auszusprechen, aber es wird genügen, diese Literatur nicht zu hemmen, damit diese Schreibwut, die von euren parlamentarischen Ländern Besitz ergriffen hat, etwas befriedigt werde.